Die Weißenheim-Mittelschule Rasen wurde in der Straßengemeinschaft Dongmyong, Gebiet Rasen, eigenartig errichtet. Sie verfügt über alle Bildungs- und Lebensbedingungen, wie das dreistöckige Schulgebäude mit multifunktionellen und computerisierten Klassenzimmern und Laboratorien, das Internat, die Sporthalle und die Kantine. Am 1. März gab es die Einweihungsfeier. Der Vorsitzende des Staatskomitees Rasen der Partei der Arbeit Koreas, Lim Kyung-man, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Lehrer und Schüler der Weißenheim-Mittelschule, die Erbauer und die Werktätigen in der Stadt Rasen nahmen an der Veranstaltung teil. Der Redner betonte, die Weißenheim-Mittelschule Rasen sei ein warmer Hort, der die Partei der Arbeit Koreas mit Liebe und Versorgen von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die sich immer um das Leben der weißen Kinder gekümmert hätten, den Kindern geschenkt habe. Nach der Einweihungsfeier zogen die Kinder in die Weißenheim-Mittelschule ein, wobei sie herzlich beglückwünscht wurden.